zerstört. Zerstört. Zerstört. Ich weiß nur, wo ich weiterhin bleibe, weiß nur, wo ich schon mal immer war, weiß nur, dass ich noch hier bleibe, weiß nur, dass ich wohl noch begehre, zerstöre. Das abgemagerte Federvieh stürzt ab.